Hi, people. Hallo, Leute. Let's start with a beautiful music. Wir wollen mit einer wunderbaren Musik beginnen. That I like a lot. Die ich sehr liebe. Apart from just a very little part, but I just sing it differently. Bis auf einen ganz kleinen Teil, den ich einfach anders singe. But I really, really do like the music. Aber ich liebe diese Musik wirklich. This music exists in Portuguese too. Dieses Lied gibt es auch auf Portugiesisch. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Heiliger Geist, sei willkommen hier. Holy Spirit, welcome, be welcome here. Heiliger Geist, sei willkommen hier. So just focus a little bit on the Holy Spirit. Fokussiert euch ein bisschen auf den Heiligen Geist. Just open your heart. Und öffnet einfach eure Herzen. We have to learn to truly honor the Holy Spirit. Wir müssen lernen, den Heiligen Geist wirklich zu ehren. We want to experience the power of God. We have to learn to honor the Holy Spirit. Wenn wir die Kraft Gottes erleben möchten, müssen wir lernen, den Heiligen Geist zu ehren. One of the incredible keys. Das ist einer von vielen wunderbaren Schlüsseln. Good morning, good morning, good morning to everybody just joining us now. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen an alle, die erst jetzt dazugekommen sind. Back to our prophetic life. Wir sind zurück mit unserem prophetischen Life. It is always amazing to get feedbacks of beautiful miracles that God has done. Es ist immer wunderbar, Rückmeldungen über wunderbare Wunder zu erhalten, die der Herr getan hat. Before we start, I'm just going to tell you something. Bevor wir beginnen, sage ich euch noch etwas. That the Lord spoke to my heart actually this morning. Dass der Herr heute Morgen zu meinem Herzen sprach. Do you know, there are two different things. Wisst ihr, es gibt zwei unterschiedliche Dinge. One thing, what he is doing and he is saying. Das eine ist, was er tut und sagt. And another thing, what you are experiencing. Und das andere ist, was du erlebst. Those are not the same things. Das ist nicht das Gleiche. So, look at the conversation I had this morning with him. Schaut euch das Gespräch an, das ich heute früh mit ihm hatte. In my time with Jesus, here's what I said. Ich sagte während meiner Zeit mit Jesus. I said, Lord, I want every person that is in contact with me to feel loved by me. Herr, ich möchte, dass jede Person, die im Kontakt mit mir steht, sich von mir geliebt fühlt. And the Lord said, sorry, you can't make that happen. Doch der Herr sagte, tut mir leid, das kannst du nicht machen. And I thought, what? Ich fragte, was? God tells us to love all people and then he's telling me I can't make this happen. Gott sagt uns, wir sollen alle Menschen lieben und dann sagt er mir, dass ich das nicht kann. So look what he said to me. Schau, was er zu mir sagte. He said, Reinhard, the only thing you can do is love all people. Reinhard, alles, was du tun kannst, ist, alle Leute zu lieben. But the moment you want all people to feel loved by you, aber in dem Augenblick, wo du möchtest, dass sich alle Menschen von dir geliebt fühlen, you are now trying to take responsibility for their hearts, which you cannot do. Versuchst du, Verantwortung für ihre Herzen zu übernehmen, das kannst du nicht tun. He said, I love all people unconditionally. Er sagte, ich liebe alle Menschen bedingungslos. But many people do not feel loved by me. Aber viele Menschen fühlen sich nicht von mir geliebt. It's because of their heart, not because of I don't love them. Das ist so aufgrund ihres Herzens, nicht weil ich sie nicht liebe. Have you ever thought about that? Habt ihr je darüber nachgedacht? Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? So look. Schaut. Whatever God is saying to you today and whatever God is doing for you today. Was auch immer Gott heute zu dir sagt oder für dich tut. That's one thing. Das ist das eine. And that's God's responsibility. Und das liegt in Gottes Verantwortung. But whatever you experience of what God is saying and doing, that has to do with your heart. Aber was du von dem erlebst, was Gott sagt oder tut, das hat mit deinem Herzen zu tun. There are people that I truly love, but they do not feel loved by me. Es gibt Menschen, die ich wirklich liebe, aber sie fühlen sich nicht von mir geliebt. Because of their heart conditions. Because of the filters on their own hearts. Das liegt an ihrem Herzenszustand, an den Filtern auf ihren Herzen. So God is going to speak today for sure. Also Gott wird heute sicherlich reden. God is going to release healing miracles today for sure. Gott wird heute sicherlich Heilungswunder freisetzen. But what you will experience today of God. Aber was du heute von Gott erlebst. There are two sides to that. Das hat zwei Seiten. What God is saying and doing, was Gott spricht und tut, and what your heart is able to grab hold of, und was dein Herz ergreifen kann. So open your heart. Also öffnet eure Herzen. Don't have the attitude that I need one more word from God and my life will change. Don't have that attitude. Habt nicht diese Einstellung. Ich brauche nur noch ein Wort von Gott und mein Leben wird sich ändern. Habt nicht diese Einstellung. Good. have this attitude. Habt diese Einstellung. God with an open heart. Gott mit einem offenen Herzen. Whatever you say, I will accept, I will grab and I will make it mine. Werde ich annehmen und ergreifen, was auch immer du sagst, ich werde es mir zu meinem eigenen machen. And I will not permit my own heart to stop me. Und ich werde meinem Herzen nicht erlauben, mich davon abzuhalten. Do you understand? Versteht ihr? Because otherwise God says something to you, but your heart doesn't allow you to experience it. That would be so sad. Denn sonst sagt Gott etwas zu euch, aber euer Herz lässt nicht zu, dass ihr es erfahrt. Das wäre so traurig. Otherwise God will tell you about a healing miracle, but your heart does not allow you to receive that miracle. Sonst spricht Gott zu euch über ein Heilungswunder, doch euer Herz erlaubt euch nicht, dieses Wunder zu empfangen. So remember. Deshalb denkt daran. God speaking and doing, that's his part. Es liegt an Gott, zu sprechen und zu handeln. How much you experience, that's your part. Wie viel ihr davon erlebt, das liegt an euch. Open your heart. Öffnet eure Herzen. Trust him. Vertraut ihm. When he speaks, don't doubt. Zweifelt nicht, wenn er spricht. When he says something, don't rationalize. Rationalisiert nicht, wenn er etwas sagt. Say, that's for me. Sagt, das ist für mich. And then you stand firm. Und dann steht fest. Thanking him and trusting him to do what he said he will do. Indem ihr ihm dankt und darauf vertraut, dass er tun wird, was er gesagt hat. So Holy Spirit, thank you. Heiliger Geist, danke. Thank you that you're here. Danke, dass du hier bist. Thank you that you not only speak to Gracie and me, but you speak through Gracie and me. Danke, dass du nicht nur zu Gracie und mir sprichst, sondern durch Gracie und mich. And this morning we make ourselves channels of you. Heute Morgen machen wir uns zu deinen Kanälen. We completely surrender to you. Wir geben uns dir ganz hin. The veil is torn and the access to heaven is free. The veil is torn. Der Vorhang ist zerrissen und der Zugang zum Himmel ist frei. So today we access heaven for these wonderful people watching us. Heute greifen wir auf den Himmel zu für die wunderbaren Menschen, die uns zusehen. Thank you. Danke. Ich sehe, oder willst du zuerst? Nein, fang nur an. Yesterday was the International Day of the Women. I'm going to let the ladies. Gestern war der internationale Frauentag, deshalb darf Gracie beginnen. Ich hatte letzte Nacht eine Erfahrung mit Gott, wo ich eine geraume Zeit lang das Herz Gottes spürte. Das war sehr schwierig für mich, weil ich ziemlich lange so viel Schmerz fühlte. And it's been very difficult for me because it's been a long time that I felt so much pain. Ich spürte Gottes Schmerz über viele zerstörte Familien. And I also wanted to prophesy about family destroyed right now. So you can do it together. No. Interessant, ich wollte auch über zerstörte Familien prophezeien. That's what I was going to start with. Damit wollte ich beginnen. It's the Holy Spirit people. Das ist der Heilige Geist, Leute. So God's heart is completely torn apart for the broken family. Gottes Herz ist total zerbrochen für zerstörte Familien. In dieser Familie, die ich so zerstört gesehen habe, sah ich den Kern der Familie, Vater, Mutter, Kinder und die Großeltern. And in this family that are torn apart, I could see the very core of the family, father, mother, children and the grandparents. Was mich wirklich berührte, war, dass es nicht Großes war, was die Familie auseinandergerissen hat, sondern kleine Dinge. And what really touched me is that thing that tore this family apart was not great things, big things. It was small things. Das waren wirklich kleine Sachen. Zum Beispiel, dass das Bett nicht gemacht oder eine Rechnung nicht bezahlt war. Diese kleinen Dinge haben die Familie zerrissen. They were really small things, like the bed has not been made up. Or a bill has not been paid. These small things tore families apart. Worte, die falsch verstanden wurden und für Fluchworte gehalten wurden, zerstörten die Herzen der Leute. And words that were badly interpreted and they have taken them like cursed words, these were the words that destroy the hearts of the people. Isso chegou no momento tão... Entschuldigung, nicht Flüche, sondern böse gesprochene Worte. Das war so dramatisch, dass die Familienmitglieder diesen Worten erlaubten, so tief in ihren Herzen einzudringen, dass sie sich wünschten, dass andere Familienmitglieder tot sind. Das geschah in vielen unterschiedlichen Häusern und in all diesen Häusern wohnt immer mindestens ein Christ. And this happened in many different homes. And in most of these homes, there was at least one Christian in that home. Ich spürte, dass die Christen immer diesen tiefen Schmerz fühlten, wie wenn ein Mensch starb, ohne Jesus Christus zu kennen. Sie spürten tatsächlich, dass dies der Schmerz ist, den Gott in sich trägt. And I felt that the people, the Christians in the home, they felt this deep, deep pain of somebody dying without knowing Jesus Christ. And they actually felt that this is the pain that God carries. Aber es war zu spät, denn es war schon geschehen. But it was too late because it already has taken place. Ich sah das Herz Gottes. Gott sehnt sich danach, dass wir Christen die Liebe Gottes ausdrücken können und nicht den Ärger. So I saw the heart of God, that God desires for us Christians, and we are able to express the love of God and not the anger. Und wie wir sehr einfach vergeben können und die Dinge aus Gottes Sichtweise statt aus unserer sehen. How we can forgive in a very easy way and see things from God's perspective and not from our perspective. Ich sehe, dass aus Gottes Perspektive die Dinge sehr viel schneller geschehen werden. Selbst die Zeitspanne von 24 Stunden wird schneller vergehen. And I see that from the heart, from the perspective of God, the things are going to things are happening much, much faster, even though it's 24 hours. Period, but it's going much faster. Wir müssen aufstehen mit der Autorität, die Christus in uns gelegt hat. We have to stand up with the authority that Christ put in us. Wir müssen Gott erlauben, durch uns zu lieben. We have to permit God to love through us. Wir müssen wirklich aufhören, uns zu ärgern. We have to be late in being angry. Okay. We have to really, really stop being angry. Wir müssen fragen, wie Gott handeln würde, denn Gott sehnt sich danach, durch uns zu handeln. We have to think, how would God act? Because God desires to act through us. Denn wenn wir heute nicht handeln, werden wir verlieren, was Gott uns gegeben hat. Because if we do not act today, we will lose what God has given us. Im anderen Teil der Vision von letzter Nacht sah ich, was geschehen wird, wenn Menschen Jesus Christus durch uns annehmen. And in the other part of this vision last night, I saw what is going to happen when people accept Jesus Christ through us. Diese Menschen, die heute unseren Ärger zu spüren bekommen würden, empfangen stattdessen Liebe und sie werden die große Ernte beschleunigen. These people who receive anger through us today, or we get angry with, they will receive love and they will accelerate that great harvest. Ich sah Menschen, die dazu bestimmt sind, Teil der Ernte zu sein. Und wenn sie von uns Christen nicht Ärger, sondern Liebe empfangen, werden sie völlig verändert werden. I saw people who actually have this destiny, who are part of the harvest, and instead of receiving anger from us, they will receive love from us Christians, and they will be completely transformed. Durch die Veränderung dieser Leute werden viele weitere Seelen für Jesus gerettet werden. And through the transformation of these people, a lot of souls will be saved for Jesus. In dieser ganzen Vision, die ich letzte Nacht hatte, nahm ich deutlich wahr, was Gott sagt: Wir müssen lieben. In this whole vision that I saw last night, I realized that God says we have to love. Wir müssen die Leute lieben, bei denen es uns schwerfällt, sie zu lieben, die wir für kompliziert halten, weil wir Tag ein, Tag aus mit ihnen leben. Love those people that we find very hard to love, that we find very difficult people, because we live with them day in, day out. Niemand ist perfekt, niemand ist großartig, nicht einmal die Christen. Nobody is perfect and nobody is marvelous, not even the Christians. Wir müssen also lernen, wirklich zu lieben. Wir müssen lernen, Christus durch uns lieben zu lassen, denn die Zeit ist sehr kurz. So we have to learn to truly love. We have to learn to let Christ love through us, because time is very short. That's it. Wow. I also had this sensation this morning. Ich hatte heute früh auch dieses Empfinden. That there are so many distractions going on in family and in marriages. Dass es in den Familien und Ehen so viele Störungen gibt. And what I saw is very similar to what Debbie saw, to what Gracie saw last night. Was ich sah, ist dem sehr ähnlich, was Gracie letzte Nacht sah. But I saw very little arrows being shot by the enemy, specifically targeting the heart of the people. Aber ich sah sehr kleine Pfeile, die vom Feind geschossen wurden und besonders die Herzen der Menschen treffen sollten. So this little arrow, you know, like the little flash, a very, very tiny little arrow. Diese kleinen Pfeile, wirklich winzig kleine Pfeile. They were shot. Wurden losgeschossen? Through Christians that the devil could use. Durch Christen, die der Feind benutzen konnte. And now you look back and your relationship is destroyed, the family is destroyed. Und jetzt schaust du zurück und deine Beziehung oder Familie ist zerstört. And people think that they are destroyed because of big, big, big things. Leute denken, sehr große Dinge hätten diese Beziehung zerstört. But that's not the truth. Doch das stimmt gar nicht. Tiny little words spoken without thinking. Für winzige, kleine Worte, die ausgesprochen wurden, ohne zu denken. People have opened their hearts and then they caused infected wounds. Haben die Menschen ihre Herzen geöffnet und nun haben sie entzündete Wunden verursacht. And they got so bad. bad that whole families were destroyed. Das wurde so schlimm, dass ganze Familien zerstört wurden. And I also felt such a deep pain in the heart of God for the destroyed families. Ich fühlte auch solch einen tiefen Schmerz im Herzen Gottes für diese zerstörten Familien. And I just felt that God wanted to heal these wounded hearts. Ich spürte einfach, dass Gott diese Herzen heilen möchte. And I saw that there were couples that had already talked about and decided about divorce. Ich sah Ehepaare, die bereits über Scheidung gesprochen und sich dafür entschieden hatten. And they've already concluded in their hearts that's the only solution. Sie hatten in ihren Herzen bereits beschlossen, dass dies die einzige Lösung ist. And God was saying, Gott sagt, your perception is so wrong. Eure Wahrnehmung ist so falsch. You think it's all big things that messed up your relationship, but it's the wrong perception. Ihr denkt, dass es lauter große Dinge sind, die eure Beziehung zerstört haben, aber das ist die falsche Wahrnehmung. If you would stop today, wenn ihr heute aufhören würdet und den Heiligen Geist bitten würdet, euch zu zeigen, wo das Ganze begann, you will see that there are little words. Würdet ihr sehen, dass es kleine Worte waren, that you opened your hearts to, denen ihr eure Herzen geöffnet habt. Focused on them. Ihr habt euch darauf fokussiert. You gave them value that you should have never given them. Und ihnen einen Wert gegeben, den ihr ihnen nicht hättet geben sollen. And they became big issues, which in reality are not. So wurden sie zu großen Dingen, was sie gar nicht sind. And I saw Jesus weeping over those destroyed marriages. Ich sah Jesus über diese zerstörten Ehen weinen. But I also saw, ich sah auch, that the tears of Jesus dropped on these hearts and brought healing and restoration. Dass die Tränen Jesu auf diese Herzen tropften und Heilung und Wiederherstellung brachten. So, my friend. Mein Freund. No, it's not too late. Nein, es ist nicht zu spät. For the restoration of your marriage. Für die Wiederherstellung deiner Ehe. Not too late. Es ist nicht zu spät. For the restoration of your family. Für die Wiederherstellung deiner Familie. You have to choose. Du musst dich entscheiden. Let go to forgive and to love again. Loszulassen, zu vergeben und wieder zu lieben. So Holy Spirit, I'm so thankful. Heiliger Geist, ich bin so dankbar. That obviously your heart burns to restore marriages and to restore families. Dass dein Herz natürlich dafür brennt, Ehen und Familien wiederherzustellen. Holy Spirit, I pray that you work deep in the hearts of the people. Heiliger Geist, ich bete, dass du tief in den Herzen der Menschen wirkst. That through this life, dass durch dieses Life, divorce will be canceled, Scheidungspläne aufgegeben werden, families will be restored, Familien wiederhergestellt werden, marriages will be restored, Ehen wiederhergestellt werden, forgiveness will flow, Vergebung fließt, and your love will celebrate the victory. Und deine Liebe ihren Sieg feiern wird. And we trust you that you do this. Wir vertrauen dir, dass du das tun wirst. So thank you. Danke. Thank you, Jesus. Thank you. Danke, Jesus. Vielen Dank. Okay, I see a person. Ich sehe eine Person. And you are in a job situation that you think it's impossible to endure. Du befindest dich in einer Arbeitssituation, von der du denkst, dass sie unerträglich ist. In fact, you've already decided you have to quit the job. Du hast tatsächlich schon für dich beschlossen, diese Stelle zu verlassen. You are afraid to talk to other people about it. Du hast Angst davor, mit anderen Leuten darüber zu reden. You are afraid to talk to your boss about it. Du fürchtest dich davor, mit deinem Chef darüber zu sprechen. And you are afraid to talk to your family about it. Und du hast Angst davor, mit deiner Familie darüber zu reden. But every day when you go to work, you feel you cannot do this anymore. Aber jeden Tag, wenn du in die Arbeit gehst, hast du das Gefühl, das nicht mehr tun zu können. So you are now trying to find a way. Deshalb suchst du nun nach einem Weg, to get out of that situation. Aus dieser Situation herauszukommen. But I hear the Lord saying to you. Aber ich höre, wie der Herr zu dir sagt. Your job situation is not so impossible because it really is impossible. Deine Arbeitssituation ist nicht so unmöglich, weil sie wirklich unmöglich ist. But because you have allowed your own heart to believe wrong things. Sondern weil du deinem Herzen erlaubt hast, solche Dinge zu glauben. And because you've opened your heart, und weil du dein Herz dafür geöffnet hast, now everything that happens every day at work is nothing but bad to you. Ist alles, was dir in der Arbeit passiert, nur noch schlimm für dich. Your boss is very bad. Dein Chef ist sehr schlecht. The other people around you work are very bad. Die anderen Leute in der Arbeit um dich herum sind schlecht. Everything is bad. Alles ist schlecht. But the Lord is saying, that's the wrong perception you have in your heart. It's not the truth. Aber der Herr sagt, das ist die falsche Wahrnehmung, die du in deinem Herzen hast. Das ist nicht die Wahrheit. In fact, I see that three times you've already tried to get out of the situation, but somehow you couldn't. Ich sehe, dass du schon dreimal versucht hast, aus dieser Situation zu entfliehen, aber es ist dir irgendwie nicht gelungen. Every time the door's closed. Jedes Mal schlossen sich die Türen vor dir. And I hear the Lord say, ich höre, wie der Herr sagt, you can change your job if that's what you want to do. Du kannst die Arbeitsstelle wechseln, wenn du das tun möchtest. But then you will remain unchanged. Aber dann wirst du unverändert bleiben. You have not been able to see, du warst nicht fähig zu sehen, that I'm trying to use this job to change you. Dass ich versuche, diese Arbeit zu nutzen, um dich zu verändern. You have a problem in your heart that you've talked about several times. Du hast ein Problem in deinem Herzen, über das du schon mehrere Male gesprochen hast. And it's impatience. Es geht um Ungeduld. You've said, God, help me to be more patient. Du hast gesagt, Gott, hilf mir, dass ich geduldiger bin. People in your own family setting suffer because of your impatience. Menschen in deiner familiären Umgebung leiden aufgrund deiner Ungeduld. And the Lord is saying, der Herr sagt, you cannot even see, du kannst nicht einmal erkennen, that I'm trying to use that job situation to answer your own prayer to make you more patient. Dass ich versuche, diese Arbeitssituation zu nutzen, um dein Gebet um mehr Geduld zu beantworten. What makes it so impossible is not the boss and the other workers and the situation. Was diese Arbeit so unmöglich macht, ist weder der Chef noch deine Mitarbeiter oder die Situation. It's the impatience in your own heart. Es ist die Ungeduld in deinem Herzen. You want God to change it. Du möchtest, dass Gott das verändert. Aber du bist nicht bereit, durch die Arbeitssituation zu gehen, in der du jetzt gerade bist. Ich spüre, dass Gott dir eine sehr praktische Anleitung geben möchte. Das erste ist, dass du Jesus jeden Tag für deine Arbeit danken sollst. You need to say, thank you, Jesus, that you allow me to have a place that can change me. Du musst sagen, danke, Jesus, dass du mir erlaubst, einen Ort zu haben, der mich verändern kann. Thank you that through my difficult situation I will become a patient person. Danke, dass ich durch meine schwierige Situation eine geduldige Person werde. So you've got to look away from the difficulty and look to the result that God is working in you. Du musst von der Schwierigkeit weg und auf das Ergebnis schauen, das Gott in dir bewirkt. The second thing you need to do. Das zweite, was du tun musst, ist, you need to stop talking bad about your job, your boss and your colleague. Hör auf, schlecht zu reden über deine Arbeit, deinen Chef und deine Kollegen. Because out of your mouth have come curses all day long. Denn aus deinem Mund sind den ganzen Tag lang Flüche gekommen. You've only spoken bad about the job, the boss and your colleague. Du hast nur schlecht über deine Arbeit, deinen Chef und deine Kollegen gesprochen. And the more you do this, the worse it gets in your own life and your own heart. Und je mehr du das tust, desto schlimmer wird alles in deinem Leben und in deinem Herzen. So the Lord says, stop talking bad. Der Herr sagt also, hör auf, schlecht zu reden. And then the third thing that the Lord wants you to do. Das dritte, was Gott möchte, dass du tust, ist, he wants you to really come to this acceptance in your own heart. Er möchte, dass du in deinem Herzen zu der Überzeugung kommst, dass es wichtiger ist, mehr wie Jesus zu werden, als eine schöne Arbeitsstelle zu haben, zu der du gerne gehst. And then you will actually see, dann wirst du wirklich sehen, that what seemed to be an impossible job is actually a wonderful job. Dass das, was eine unmögliche Arbeitsstelle zu sein scheint, in Wirklichkeit ein wunderbarer Arbeitsplatz ist. And I see the Lord standing and watching how you're gonna respond. Ich sehe, wie der Herr dasteht und beobachtet, wie du reagieren wirst. And I see the Lord saying, if that person could only understand that I have promotion planned. Und ich sehe, wie er sagt, wenn diese Person nur begreifen könnte, dass ich Beförderung geplant habe, this person would never even consider running away from the job. Dann würde sie niemals auch nur überlegen, diese Stelle zu verlassen. So there is your solution. Also, hier ist deine Lösung. Ich habe ein Wort für ein Ehepaar, für ein älteres Ehepaar. I have a word for a couple that's already an elderly couple. Du kamst durch deine Frau zu Reinhard. You connected to Reinhard through your wife. Und wenn du seine Bücher lasst oder seine Lives anschautest, spürtest du eine große Freude. And when you read his books, when you watched his life, you felt a great joy. Aber bevor du abends ins Bett gehst, denkst du über dein Alter nach und darüber, wie viel Zeit dir noch bleibt. But before you go to bed at night, you rationalize your age and the time that is still ahead of you. Deine Frau und du, ihr seid fast gleich alt, aber ihr habt eine völlig unterschiedliche Mentalität. It's almost like you and your wife have the same age, but you have a completely different mentality. In Wirklichkeit siehst du dich nur mit deinen natürlichen Augen. So in truth, you only look with natural eyes. Aber ich höre Jesus sagen, dass er der Besitzer der Zeit ist. But I hear that Jesus is saying he is the owner of the time. All die Wünsche, die du ständig in deinem Herzen hattest, denn seit einem sehr jungen Alter hast du immer gewusst, dass du zu etwas Größerem geboren bist. And all the desires that you've always had in your heart, because since a young age you've always known that you were born for something greater. Dieses Größere ist völlig erfüllt und gebraucht zu werden vom Herrn. And this something greater is to be completely filled and used by the Lord. Wenn du dir erlaubst, auf das zu hören, was deine Frau schon immer zu dir sagte. Wenn du, das ist, als ob der Mann auf seine Frau hören soll. The moment you allow yourself to listen to what your wife has always been saying to you, wirst du diese unbeschreibliche Erfüllung spüren, die du bisher nie erlebt hast. You will be able to feel this incredible satisfaction that you've never felt before. Manchmal denkst du, deine Frau erzählt nur dummes Zeug, aber du wirst erkennen, dass wirklich der Heilige Geist durch sie spricht. So sometimes you think your wife is just saying stupid stuff, but in reality you will see that the Holy Spirit is speaking through her. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt, höre ihr zu, denn du wirst mich durch sie reden hören. I hear the Holy Spirit is saying, pay attention to her. Because you will hear her, you will hear me speak through her. Wenn du dein Herz öffnest, wirst du den Heiligen Geist sehr einfach hören können. And when you open your heart, you will be able to hear the Holy Spirit very easily. Dann wirst du die Kraft und das Potenzial verstehen, das aus ihrem Mund kommt. So you will understand the power, the potential of the words that come out of your mouth. Gott wird dich dadurch an völlig neue Punkte bringen, zu Erfahrungen, von denen du dachtest, das würde nie geschehen, aber es wird geschehen. God will take you to completely new place, a place where you thought it could never happen, but it's going to happen. Und ich sehe, dass Gott dich mit jungen Menschen verknüpft, mit jungen Leuten, die wirklich durstig sind nach Jesus. And I see that God is going to connect you with young people that are really hungry for, really thirsty for Jesus. Diese Menschen werden aufgrund deines Einflusses einen exzellenten Weg mit Jesus gehen. And these people are going to have an accelerated walk with Jesus because of the influence of your influence. Ich höre den Heiligen Geist zu euch beiden sagen, ihr müsst diesen Weg gemeinsam gehen. And I hear the Holy Spirit saying to both of you, you need to make this journey together. Hört auf zu rationalisieren, denn alles, was ihr gelernt habt, kam aus dem Herzen des Herrn. Stop to rationalize, because everything that you've learned has come from the heart of the Lord. Ich sehe einen großen See und ihr beide werft euch in den See und das ist der See des Heiligen Geistes. I see a huge lake and the two of you are throwing yourselves into this lake and it's the lake of the Holy Spirit. Dieser See wird tausenden Menschen Wasser und Leben bringen. And this lake is going to bring water, is going to bring life to thousands of people. Ich höre den Herrn sagen, es ist nicht zu spät. And I hear the Lord saying, it's not too late. Es ist die perfekte Zeit für euch. It's your perfect time. Das Einzige, was er möchte, ist eure Hingabe. And the only thing that he wants is surrender. Und dass ihr das Rationalisieren aufhört. And stop to rationalize. Und ihr werdet Dinge sehen, die ihr euch nie hättet vorstellen können. And you're going to see things that you never imagined could happen. Yeah. All right. Thank you people for being kind and supporting us with badges. We want to be thankful. Danke Leute, dass ihr so freundlich seid und uns mit Abzeichen unterstützt. Wir wollen dankbar sein. So I feel that the Lord wants to do a healing miracle right now. Ich spüre, dass der Herr jetzt Heilungswunder tun will. And it's really cool. Es ist wirklich genial. God is healing backs. Gott heilt Rücken. And there's a lot of different back trouble in people watching us. Es gibt eine Menge verschiedene Rückenprobleme bei den Leuten, die uns zuschauen. I'm going to say something very specific. Ich sage jetzt etwas sehr Spezifisches. But it doesn't have to be exactly that. Aber es muss nicht genau das sein. God is healing backs right now. Healing miracles for backs are going to be released. Gott heilt jetzt Rücken. Heilungswunder für Rücken werden freigesetzt. So whatever miracle you need in the back, you now let faith arise in your heart and make it yours. Welches Wunder du auch immer am Rücken brauchst, lass in deinem Herzen Glauben wachsen und nimm es für dich an. I see herniated discs that are going to be fixed, completely restored. Ich sehe Bandscheibenvorfälle, die jetzt behoben und völlig wiederhergestellt werden. I even see new vertebrae being created. Ich sehe sogar, dass neue Wirbel geschaffen werden. Not being healed, but new ones created. Sie werden nicht geheilt, sondern es entstehen neue. And I also see alignment of discs that are out of place. Und ich sehe auch, wie Bandscheiben neu ausgerichtet werden, die nicht richtig sitzen. So now, Also jetzt. There are some people who have a chronic back pain. Hier sind einige Leute, die chronische Rückenschmerzen haben. And you did not even know. Und ihr wisst nicht einmal, that there is a disalignment in your hips. Dass ihr eine Fehlstellung der Hüfte habt. And one leg is a little shorter than the other. Und dass ein Bein etwas kürzer als das andere ist. That has given you the back pain. Das hat die Rückenschmerzen ausgelöst. Now, if you feel that this is you, wenn du jetzt spürst, dass du gemeint bist, here is what I want you to do. Möchte ich, dass du Folgendes tust. I want you to sit on the floor with your bottom on the back right to the wall. Ich möchte, dass du dich mit dem Rücken zur Wand auf den Boden setzt. Sit against the wall. Lehne dich gerade an die Wand. Und strecke deine Beine aus. Like this. So. And then just watch. You will see one is shorter than the other. Und dann schau einfach. Du wirst sehen, dass ein Bein kürzer ist als das andere. And it's going to grow right now, and your back pain will stop. Das wird jetzt wachsen und deine Rückenschmerzen werden aufhören. But I see some other people. Ich sehe aber auch andere Leute. I see Jesus fixing a curved spine. I think it's called spondylosis or something like this. Bei denen Jesus eine verbogene Wirbelsäule heilt, das heißt Skoliose. Now, if this is you, wenn du gemeint bist, I want you to do this. Möchte ich, dass du Folgendes tust. Your hands together. Leg deine Hände mit der Innenseite aneinander und strecke die Arme nach vorne. Look like this. Dann schau deine Hände an. And you will see that one hand is longer than the other. Und du wirst sehen, dass eine Hand länger ist als die andere. Because of the difference of the arms, because of this curved spine. Das ist wegen des Unterschieds deiner Arme durch die verbogene Wirbelsäule. So go like this. Also strecke die Arme mit aneinandergelegten Händen aus. And you will see there is a difference. Schau und du wirst sehen, dass es einen Unterschied gibt. Then after we pray, wenn wir gebetet haben, so after you look, stretch it out again. Wenn du es gesehen hast, strecke deine Arme noch einmal. And then when we pray, und wenn wir beten, it will go like this. Wird es sich angleichen. And they will grow. Und nachwachsen. And then you look again and they will be perfect. Und wenn du nochmal schaust, werden beide Hände perfekt aneinander liegen. Are you ready for this miracle? Seid ihr bereit für dieses Wunder? All right. Gut. Skoliose. Right, in English it's called scoliosis. Richtig, auf Englisch heißt es Skoliosis. Stimmt. See, the Holy Spirit is using us for even sicknesses that we don't know the name of. Isn't that beautiful? Schaut, der Heilige Geist gebraucht uns sogar für Krankheiten, deren Namen wir nicht kennen. Ist das nicht wunderbar? Ah, you don't have to be perfect to be used by the Holy Spirit. Du musst nicht perfekt sein, um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. All right. Okay. So if you think you have the legs uneven, sit on the floor. Wenn du denkst, dass du unterschiedlich lange Beine hast, setz dich auf den Boden. You think it's this because of scoliosis, go ahead. Wenn du denkst, du hast unterschiedlich lange Arme wegen der Skoliose, dann mach das entsprechende. You just have herniated discs, just sit and relax. Wenn du einfach Bandscheibenschmerzen hast, sitze und entspanne dich. Sit and do nothing, you relax. Setz dich hin, tu gar nichts und entspann dich. If you have pain in your back, wenn du Rückenschmerzen hast, just relax. Entspanne dich einfach. After we prayed, wenn wir gebetet haben, you are going to do something you could not do before. Tust du etwas, was du vorher nicht machen konntest. There is somebody who could not bend down and touch his feet. Hier ist jemand, der sich nicht hinunterbeugen und seine Füße berühren konnte. You will be able to do that. Das wirst du dann tun können. Okay, and then you testify and give Jesus the glory. Und dann gib Zeugnis und verherrliche Jesus. Somebody is already healed and we didn't even start to pray. Wow. Jemand ist bereits geheilt, dabei haben wir noch gar nicht gebetet. Da, schau her. All right, let's go. Gut, fangen wir an. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. The Bible says, die Bibel sagt, God anointed Jesus of Nazareth. Gott salbte Jesus von Nazareth. With the Holy Spirit and with power. Mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Walked around. Er ging umher. And he healed everybody. Und er heilte jeden, who was oppressed by the devil. Der vom Teufel unterdrückt war. Because God was with him. Denn Gott war mit ihm. Holy Spirit, you're the same. Heiliger Geist, du bist derselbe. You have not changed. Du hast dich nicht geändert. And I thank you. Und ich danke dir, that God has also anointed us with the Holy Spirit and power. Dass Gott auch uns gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. We thank you. Wir danken dir. That you told us clearly that you wanted to heal these backs. Dass du uns deutlich mitgeteilt hast, dass du diese Rücken heilen möchtest. So right now, Genau jetzt. By the authority of the powerful name of Jesus. In der Autorität des mächtigen Namens Jesus. And by the power of the beautiful Holy Spirit. Und in der Kraft des wunderbaren Heiligen Geistes. And with the help of all of the angels. Und mit der Hilfe aller Engel. I command legs that are uneven to grow. Befehle ich ungleichen Beinen zu wachsen. And I command them to be perfect the same length. Und ich befehle ihnen genau die gleiche Länge zu haben. Every leg that's short of anybody watching us right now be perfectly the same. Jedes Bein der Leute, die hier zuschauen, das kürzer ist als das andere, sei genauso lang wie das andere. I command curved spines to be perfectly straight. Ich befehle verbogenen Wirbelsäulen vollkommen gerade zu sein. And I command uneven arms to be perfectly the same. Und ich befehle ungleichen Armen genau gleich lang zu sein. I command herniated discs to be healed. Ich befehle Bandscheibenvorfällen geheilt zu sein. I release new vertebras from heaven to these people. Ich setze neue Wirbel vom Himmel frei zu diesen Leuten. And I command backs to be healed by the dozens. Und ich befehle den Rücken völlig geheilt zu sein, dutzendweise. Pain, go. Schmerz, geh. Be healed now. Sei jetzt geheilt. Angels, get on. Ihr Engel, geht. Get on with the job that you're supposed to do. Erledigt eure Aufgabe. Touch those backs and release the miracle from heaven. Berührt diese Rücken und setzt das Wunder vom Himmel her frei. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Guys. Leute. I know. Ich weiß. Without the shadow of a doubt. Ohne den geringsten Zweifel. That now backs have been healed. Dass jetzt Rücken geheilt wurden. You go ahead and do the test. Jetzt müsst ihr das testen. If you watched your arms or your leg grow, wenn ihr beobachtet habt, dass euer Arm oder euer Bein gewachsen ist, I would like you to write in the comments, just grew. Möchte ich gern, dass ihr in die Kommentare nur wachsen schreibt. If you watched it, wenn ihr das gesehen habt, write grew. Schreibt wachsen. If you felt a power of God in your back, wenn ihr die Kraft Gottes in eurem Rücken gespürt habt, and now the pain is gone. Und der Schmerz jetzt weg ist. Go ahead and make a test. Steht auf und probiert es aus. Go ahead and touch your toe. Do something you could not do before. Berührt eure Zehen oder tut etwas anderes, was ihr zuvor nicht tun konntet. And if you can really testify, no, I'm really healed. Wenn ihr wirklich bezeugen könnt, hui, ich bin tatsächlich geheilt. Right back healed. Schreibt Rücken geheilt. Okay, so either grow or back healed. Also entweder wachsen oder Rücken geheilt. There are two people really testifying that their body parts grew. Drei Leute bezeugen schon, dass ihre Körperteile gewachsen sind. You know, I saw God putting new vertebrae into somebody. Ich sah, dass Gott jemandem neue Wirbel gegeben hat. Somebody had a vertebra that was so worn out. It's like just worn out vertebra from overwork. Jemand hatte solch einen abgenutzten Wirbel, so kaputt durch schwere Arbeit. And I see God putting a brand new one in there. Und ich sah, dass Gott einen brandneuen Wirbel einsetzte. Four people already testified. Wow. That's six, seven people already testified. 8, 9 people. 5 Leute, 6, 7, 8, 9 Leute bezeugen bereits, dass sie ihre Arme und Beine wachsen gesehen haben. Thank you, Jesus. Wow, danke, Jesus. Now a work of faith and my scoliosis quit right now. Oh wow, so many miracles. Es ist im Glauben geschehen. Meine Skoliose ist jetzt gegangen. Both YouTube and here on Instagram. Oh wow, so viele Wunder auf YouTube und hier auf Instagram. Here, back healed. Hier, Rücken geheilt. Arm grew, left arm. Arm gewachsen, linker Arm gewachsen. I was in a meeting one day in Aracaju. Ich war einmal bei einer Veranstaltung in Aracaju. And a woman had a really terrible disease. Dort hatte eine Frau eine wirklich schreckliche Krankheit. And there was about 10 centimeters missing in her arm because of a bacteria that destroyed everything. Wow. Here. In ihrem Arm fehlten etwa 10 Zentimeter aufgrund von Bakterien, die alles zerstört hatten. She even was on disability from the government. Sie war sogar von der Regierung als behindert eingestuft worden. You know, she got money from the government. Sie bekam Geld von der Regierung, weil sie nicht arbeiten konnte. Her arm was just hanging. Ihr Arm hing nur herunter. With one instant, 10 centimeters of perfect new arm was put there by God. In einem Moment setzte Gott dort 10 Zentimeter neuen Arm ein. Listen, impossibilities only exist in your heart, not with God. Hört, Unmöglichkeiten existieren nur in euren Herzen, nicht bei Gott. Really think God has a problem to creating a body part that he created in the first place? Glaubt ihr wirklich, dass es für Gott ein Problem ist, einen Körperteil zu schaffen, den er ganz zu Anfang auch geschaffen hatte? Of course not. Natürlich nicht. Our hearts cause the impossibilities, not God. Unsere Herzen schaffen die Unmöglichkeiten, nicht Gott. So many miracles. So viele Wunder. Karen, make sure you write this down. Karen, bitte schreibe sie alle auf. Send us your testimonies, guys. Leute, schickt uns eure Zeugnisse. Your turn, Gracie. Du bist an der Reihe, Gracie. Ich habe ein Wort für eine Frau. Ah, I was thirsty. Oh, ich war durstig. I have a word for a woman now. Du bist einiges älter als 40 Jahre. You are much older than 40 years old. In der letzten Zeit warst du verbitterter und trauriger als sonst. And lately you've been living much more bitter, much more sad. Seitdem du 30 Jahre alt warst, war es dein Traum zu heiraten. And since the age of about 30, it's been your dream to get married. Und nachdem du 30 Jahre alt wurdest, hast du das wirklich verfolgt. Du hast für einen Ehemann gebetet und sogar versucht, Prophetien dafür zu erhalten. And when you arrived at 30 years old, you started to really pursue this. You started to pray for a spouse and you started to even try to get prophecies for that. Du bist in bestimmte Gemeinden gegangen und hast Leute gebeten, für dich in diesem Anliegen zu beten und über dich zu prophezeien. And you went to certain different churches and you asked people to pray regarding your marriage and to prophesy to you. Du hast versucht herauszufinden, was Gott für dich hat. And you've tried to figure out what God has for you. Du bist nicht in Gemeinden gegangen, sondern du bist sogar zu einem Kartenleser gegangen, damit er dir die Zukunft voraussagt. Oh, ja. You even went through a, what do they call, you know, the people who... Eu tô tentando ver o nome da pessoa, foi um cartomante. You even went for somebody who reads the cards. You even went to somebody who reads the cards to tell you the future. Das alles forderte deine ganze Aufmerksamkeit und du wurdest jeden Tag verbitterter. And this is taking all your focus away and every day you get more bitter. Ich höre, dass Gott sagt, er möchte all diese Bitterkeit in Liebe umändern, denn du warst früher eine sehr liebevolle Person. And I hear that God wants to say to you, he wants to change all this bitterness into love because you used to be a very loving person. Doch so wie du im Moment drauf bist, kannst du keinem anderen Menschen gegenübertreten. But the way you are at the moment, it's not even possible for you to relate well to another person. Das Problem war nie Gott. Er wollte immer die Träume deines Herzens erfüllen. The problem was never God. God always wanted to fulfill the dreams of your heart. Aber du warst so verzweifelt und hast dich so sehr hineingesteigert, dass du dich verirrt hast. But you got so desperate and you focused so much on that you got lost. Ich höre, dass der Herr sagt, du musst zuerst all diese Gedanken und alles, was mit Ehe zu tun hat, loswerden. And I hear that the Lord wants to say that you need to get rid of all of those thoughts, all of those things that you were thinking about marriage before. Du musst dich auf die Beziehung mit ihm fokussieren. You have to focus in your relationship with him. Durch diese Beziehung mit ihm wirst du zu der Frau werden, die du immer sein wolltest. And through that relationship with him, you will become the woman that you were also dreaming to be. Du kannst in einer sehr kurzen Zeit zu dieser Frau werden. Das wird sehr schnell geschehen. That you were always dreaming to be. And when you can become this woman, it will be a very short time. It will happen very quickly. Du wirst feststellen, dass du so eine wunderbare, veränderte Person bist, mit der die Menschen sehr rasch gerne befreundet sein wollen. You will find out you are going to be such an amazing changed person that people will quickly want to be related to you. Denn momentan ist es unmöglich für dich, Beziehungen zu haben, weil du denkst, du bist die einzige Person, die alles weiß und alles deutlich sieht. Because today it's impossible for you to have relationships because you think you're the only person who knows everything, the only person who sees everything clearly. Ich sehe, wie du unter der Bettdecke sitzt und das Licht Gottes kommt auf dich. I see like a light of God that's coming upon you and you're under the bed. Jetzt ist es an der Zeit, Gott zu erlauben, dass du wieder zu diesem Licht wirst. And I see now is the time that you have to permit God that you will become this light again. Hör auf, deinen Blick auf eine Ehe zu richten. Setze deinen Fokus allein auf den Herrn. Stop putting your focus on getting married and put all your focus on the Lord. Und du wirst sehen, dass du sehr rasch zu dieser Person wirst. And you will see that that all the elephants on the street. And you've become this person that you actually thought of just quitting. Du wirst sehen, dass Gott durch dein Herz hindurch alles um dich herum verändert. Und das ist viel besser, als du dir vorstellen kannst. You will actually see that through your heart, God is transforming everything around you and it's going to be much better than you can imagine. Yeah, that's it. Thank you, guys. Okay, danke, Leute. Wow. Today God is really speaking about the issues of the heart, isn't it? Gott spricht wirklich über unsere Herzensangelegenheiten, nicht wahr? I have a word for a whole lot of people. Ich habe ein Wort für mehrere Menschen auf der ganzen Welt. And a whole lot of people, you are feeling this deep sense of loneliness. Eine ganze Menge Leute hat dieses tiefe Gefühl von Einsamkeit. And you've tried to get out of this, but it's just there in your heart. Ihr versucht da rauszukommen, aber es ist tief in eurem Herzen. So I see that you've tried to connect to other people, but it didn't work. Ich sehe, dass ihr versucht habt, Beziehungen zu anderen Leuten aufzubauen, aber das hat nicht funktioniert. A lot of you have left the church that you were part of, and now you feel isolated. Viele von euch haben die Gemeinde verlassen, zu der ihr gehört habt, und nun fühlt ihr euch isoliert. A lot of you tried to figure out where to go and what to do, but you feel lonely. Viele von euch haben versucht herauszufinden, wo sie hingehen oder was sie tun sollen, aber ihr fühlt euch allein. And you have a lot of time with Jesus. Ihr habt viel Zeit mit Jesus. And you're enjoying this. Das genießt ihr. But when you're really honest, you realize that you're very lonely. Aber wenn ihr wirklich ehrlich seid, müsst ihr zugeben, dass ihr einsam seid. And the Lord is saying, der Herr sagt, this has not been my desire for you. Das war nicht mein Wunsch für euch. And the reason why you are isolated and lonely, der Grund, warum ihr isoliert und einsam seid, is because of the decisions you've made in your heart. Ist die Entscheidung, die ihr in eurem Herzen getroffen habt. You've decided in your heart, ihr habt in eurem Herzen beschlossen, that unless people live and believe what you live and believe, you don't want to relate to them. Dass ihr nur zu Leuten Kontakt haben wollt, die das glauben und leben, was ihr glaubt und lebt. I heard some of you saying, ich höre einige von euch sagen, these people are religious, I don't want to be with them. Diese Leute sind religiös, ich will nicht mit ihnen zusammen sein. But the Lord is saying, don't you understand? I want to use you to change and help these people. Aber der Herr sagt, versteht ihr nicht? Ich möchte euch gebrauchen, um diese Menschen zu verändern und ihnen zu helfen. Don't you understand that they need you? You have cut yourself off. Versteht ihr nicht, dass sie euch brauchen? Ihr habt euch selbst von ihnen abgeschnitten. You have isolated yourself. Ihr habt euch selbst isoliert. And I see the Lord reconnecting a lot of lonely people. Ich sehe, wie der Herr viele isolierte Menschen wieder verknüpft. I even see people humbling themselves. Ich sehe sogar Leute, die sich demütigen. And asking forgiveness to those that they have disconnected themselves from. Und diejenigen um Vergebung bitten, von denen sie sich abgeschottet haben. Because they judged and criticized them. Weil sie die anderen verurteilt und kritisiert haben. Thought that you are better than those people who are religious. Ihr habt gedacht, ihr seid besser als die Leute, die religiös sind. And I see that so many people are going to be impacted as a lot of these lonely people will reconnect with other Christians. Ich sehe, dass so viele Menschen berührt werden, wenn viele dieser einsamen Menschen sich wieder mit anderen Christen verbinden. And I see a lot of people living with incredible fear. Ich sehe, dass viele Menschen mit einer unglaublichen Angst leben. And this is the fear. Das ist die Angst. I don't want to be back with people who abuse me spiritually. Ich möchte nicht mehr mit Leuten zusammen sein, die mich geistlich missbrauchen. And I hear the Lord say, und ich höre den Herrn sagen, I never wanted you to permit other people to abuse you. Ich wollte nie, dass du anderen Menschen erlaubst, dich zu missbrauchen. You permitted that. Du selbst hast das zugelassen. But neither did I want you to live in isolation. Aber ich wollte ebenso wenig, dass du in Isolation lebst. So I see Jesus doing a reconnection and this time in a completely different way. Ich sehe, dass Jesus eine Wiederzusammenführung bewirkt, aber dieses Mal auf eine völlig andere Art und Weise. Jesus is the focus. Jesus ist der Fokus. And love for one another is the key. Und Liebe füreinander ist der Schlüssel. So Jesus is doing some beautiful work. Taking people out of the prison of isolation. Jesus tut hier etwas Wunderbares, indem er Menschen aus ihrem Gefängnis der Isolation holt. And I see a lot of homes becoming places of manifested presence of Jesus where people meet together in love for one another. Ich sehe, dass viele Häuser Orte der manifestierten Gegenwart Jesu werden, wo die Menschen sich in Liebe zueinander treffen. And it's just going to be such a beautiful, you know, scenario that I saw. Das ist so ein wunderbares Szenario, das ich da sah. Meine Wahrnehmung ist sehr ähnlich der deinen. Um eine einzelne Frau sind viele andere Frauen, die sich selbst isoliert haben. My perception was very, very similar to yours. This woman, she has many other women around her that isolated themselves. Sie dachten, dass sie zu gut sind, um sich bestimmte Dinge anzuhören und darauf zu hören. Because they don't want to listen to certain things because they thought they're too good to listen to and hear certain things. Aufgrund dieser Einstellung haben sie sich selbst isoliert und niemand kann sich ihnen nähern. And because of this attitude, they've isolated themselves and nobody can be near them. Jetzt geben sie Gott die Schuld, dass sie einsam und isoliert sind. Now they blame God because they're alone and isolated. Aber es war eure Entscheidung und euer Wunsch, euch von anderen zurückzuziehen. But it was your decision, you decided to withdraw yourself from people. Ihr müsst nun zum Herrn zurückkehren und euch wieder mit anderen Menschen verbinden lassen. So now you need to come back to the Lord and you need to be reconnected with people. That's it. All right. Gut, ich bin fertig. Hast du noch etwas? Nein. Guys, it has been incredibly wonderful to serve you. Leute, es war unbeschreiblich und wunderbar, euch zu dienen. Now, next week, nächste Woche, we will have only one life. Werden wir nur ein Life haben. And even that I'm not sure, but we will inform you. Und da sind wir auch noch nicht ganz sicher. Wir werden euch informieren. I have to travel Tuesday, Wednesday, Thursday. Ich muss am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag to the Northeast. In den Nordosten verreisen. But on Monday I have to take Clayton to the embassy for his visa to go to America to the wedding of his brother. Und am Montag muss ich Clayton zur Botschaft fahren, damit er für die Hochzeit seines Bruders sein Visum für Amerika bekommt. So I have to yet figure out if I can do a life and still go there or not. Ich muss noch schauen, ob ich trotzdem ein Live machen kann oder nicht. So we will let you know. Wir werden euch das wissen lassen. But if we have a live next week, it'll only be Monday question and answers. Wenn, dann werden wir nur am Montag ein Live mit Fragen und Antworten haben. And the week after. Die Woche darauf. We will only have live on Monday too. Werden wir auch nur am Montag ein Live haben. Because Debbie and Clayton and I and Marcella, our videomaker, we're traveling to Paraguay. Denn Debbie und Clayton und Marcella und ich fahren nach Paraguay. Not on vacation. Nicht um Urlaub zu machen. But we're going to do a heart seminar there in German and Spanish. Wir bieten dort ein Herzseminar auf Deutsch und Spanisch an. And after that we'll be back full force with our live. Danach werden wir wieder voll mit unseren Lives zurück sein. Thank you always for being here. Danke euch, dass ihr immer da seid. Thank you for your kindness to support us. Danke für eure Freundlichkeit, uns zu unterstützen. Grab hold of what God said and did to you. Haltet fest, was Gott zu euch gesagt hat. Viele Menschen haben heute geschrieben, dass sie ein Wunder an ihrer Wirbelsäule erlebt haben. Und viele Leute haben bezeugt, dass ihre Arme und Beine gewachsen sind. Send us a video. Schickt uns ein Video. No more than 1 minute. Nicht länger als eine Minute. Send us your story, your testimony. Schickt uns eure Geschichte, euer Zeugnis. So we can encourage the faith of other people. Damit wir den Glauben anderer Menschen ermutigen können. Before we go, bevor wir gehen. Somebody has a pain right here. Jemand hat hier seitlich am Rücken einen Schmerz. It's gonna be healed. Das wird jetzt geheilt werden. Right there in the left back. Hier, links unten am Rücken. And that's what's caused. Yeah, and it's not a kidney pain. Das sind keine Nierenschmerzen. It's like some kind of a growth. Es handelt sich um eine Art Gewächs. It's like a cyst or something. Eine Zyste oder sowas. So I want you to put your hand right there. It's exactly here. Ich möchte, dass du deine Hand darauf legst. Es ist genau hier. So just put your hand right there. Leg deine Hand genau dorthin. And just watch the pain disappear. Und beobachte, wie der Schmerz verschwindet. So Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. Even when we want to get out of the life already, you don't. Wenn wir schon aus dem Life gehen wollen, gehst du noch nicht. So we thank you that you are the great healer. Wir danken dir, dass du der große Heiler bist. So I command that cyst to completely disappear now. Ich befehle dieser Zyste jetzt völlig zu verschwinden. I command the growth to disappear. Ich befehle dem Gewächs komplett zu gehen. I command it to be no more. Ich befehle ihm nicht mehr da zu sein. And right now I command also the pain attached to it to go. Und ich befehle jetzt auch dem Schmerz, der dadurch entstand, zu gehen. Be healed. Sei geheilt. And be completely restored. Und sei vollkommen wiederhergestellt. Father, we thank you. Und Vater, wir danken dir. That right now you're restoring a lot of women's health. Du stellst gerade die Gesundheit vieler Frauen in the female parts. In den weiblichen Körperteilen wieder her. In the ovaries. In den Eierstöcken. In the uterus. In der Gebärmutter. We command ovaries and uterus to be healed. Wir befehlen den Eierstöcken und Gebärmüttern, geheilt zu sein. I see somebody has ovaries that are like almost blocked. There's something blocking the ovaries. Ich sehe, dass jemand so etwas wie verschlossene Eierstöcke hat. Etwas blockiert die Eileiter. And I see the Holy Spirit blowing through it and just opening it up. Und ich sehe, wie der Heilige Geist hindurchbläst und die Eileiter öffnen sich. So we release the power of the Holy Spirit. Wir setzen die Kraft des Heiligen Geistes frei. Open your ovaries. Damit deine Eierstöcke geöffnet werden. To produce everything that needs to be produced and be completely healed. Sodass dort alles entstehen kann, was dort entstehen soll. Sei völlig geheilt. All the female parts that are messed up. Alle weiblichen Organe, die durcheinander sind. I command them to be healed perfect. Ich befehle ihnen, perfekt geheilt zu sein. Cysts go. Zysten geht. Wumms be healed. Gebärmütter seid geheilt. Ovaries be healed. Eierstöcke seid geheilt. And we thank you, Jesus, for this miracle. Und wir danken dir, Jesus, für dieses Wunder. Guys, we shall inform you whether we will be back on Monday or not. Leute, wir informieren euch, ob wir am Montag da sind oder nicht. See you guys soon. Wir sehen uns bald, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.